In Zusammenhang mit der Frage der Sanktionen im Bereich Sport gewährte der stellvertretende Chefsekretär des Olympischen Komitees der DVJK, Kang Ryong-gil, am 13. Februar den Korrespondenten der repräsentativen Zweigstelle der französischen Nachrichtenagentur AFP, des Repräsentativbüros der Fernsehnachrichtenfirma der Vereinigten Britischen Nachrichtenagentur APTN und der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Der koreanische Beamte sagte wie folgt: Es ist die Politik der Regierung der DVJK und das Streben des koreanischen Volkes, durch die Förderung der Körperkraft der Bevölkerung und die Entwicklung des Sports des Landes eine sport- und zivilisierte Nation aufzubauen. Doch die USA und die weiteren feindseligen Kräfte fabrizierten unter dem Vorwand der Atomfrage seit dem Jahr 2006 sechsmal die widerrechtlichen Anti-DVJK-Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates, um die DVJK zu isolieren und zu erdrosseln. Im März 2016 brachten sie die Resolution Nummer 2270 zwangsweise durch und setzten die Genussmittel auf die Sanktionsliste zusätzlich, zu denen völlig absurd auch die Massensportgeräte gehören. Einige Länder veröffentlichten unter dem Vorwand der Ausführung der Sanktionen die Beschlüsse oder Erlässe, die die Exportverbotsparagraphen gegen die DVJK enthalten und verbieten den Export von Sportgeräten und Anlagen wie Skiern, Jagd, Bergschuhen, Schneemobil, Schneestampfer und sogar Billardtisch in die DVJK. Und die USA und die feindseligen Kräfte sperren den Kanal zur Geldsendung und verüben Störmanöver, damit die finanzielle Unterstützung für die DVJK, die das Internationale Olympische Komitee und die internationalen Organisationen der Sportarten für die Entwicklung der olympischen Bewegung und der Sportarten in den Mitgliedstaaten leisten, nicht zustande kommt. Das geht von der bösen politischen Absicht der DVJK-feindlichen Kräfte aus, den Sportaustausch zwischen der DVJK und anderen Ländern zu verhindern, allmählich ihre Teilnahme an den internationalen Turnieren einschließlich der Olympischen Spiele zu beschränken, dadurch die DVJK von der modernen Zivilisation fernzuhalten und überdies hinaus ihre Staatsordnung umzustürzen. Unmittelbar vor den Augen der DVJK entsteht eine anormale Situation, wo die Sanktionen über heiligen und unverletzlichen Sport verhängt werden. Die Welt soll Bescheid wissen, dass es eine böswillige und primitive Handlung gegen die Menschheit und die Zivilisation ist, die die moderne Zivilisation zerstört und die Welt in die mittelalterliche Dunkelheit zurückbringt.